erfüllt? Nein, überhaupt nicht. Das war kein großer Schritt in Richtung Nahostfrieden. Das war allenfalls ein Schritt für die israelische Rechte. Erstmals hat gewissermaßen eine rechte israelische Partei, eine dezidiert rechte israelische Partei und ihr Parteichef Netanyahu einen Schritt gemacht in Richtung Akzeptanz eines Palästinenserstaates. Wir waren hier vor wenigen Wochen, als noch Olmert Ministerpräsident war, schon viel weiter. Als Olmert am Ruder war, da war schon ausgemachte Sache, dass Jerusalem geteilt werden würde. Aber davon war gestern überhaupt nichts zu hören. Mit anderen Worten, das ist kein wirklicher Fortschritt, sondern es ist im Rückschritt ein minimaler Fortschritt für den Friedensprozess. Zwar hat sich der Ministerpräsident Netanyahu bekannt dazu, dass es einen Palästinenserstaat geben könne, aber er hat doch gesagt, dieser Staat darf nur ein Staat ohne Armee und ohne eine Lufthoheit sein. Und er ist darüber hinaus zurückgerudert an verschiedenen anderen Stellen. Er hat gesagt, die Palästinenser müssten, das wäre eine Voraussetzung, Israel als den Staat des jüdischen Volkes anerkennen, was sie bisher so nicht getan haben. Sie haben nur davon gesprochen, dass sie Israel anerkennen würden. Und Jerusalem müsse die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben. Das war gewissermaßen eine Ohrfeige in Richtung palästinensischer Autonomiebehörde. Und das Schlimmste aus Sicht sowohl der Palästinenser als auch aus Sicht der Amerikaner ist, dass Netanyahu zu den Siedlungen sich geäußert hat und er hat gesagt, die Siedler im Westjordanland müssten weiter ein normales Leben führen können. Mütter und Väter müssten weiter ihre Kinder erziehen können. Und das heißt, es müssen weiter Schulen und öffentliche Einrichtungen gebaut werden können. Und überhaupt, das natürliche Wachstum innerhalb der Siedlungen müsse weiter möglich sein. Damit stößt er ja Barack Obama ziemlich deutlich vor den Kopf. Wie sind die Einschätzungen? Kommt Israel damit durch gegenüber den USA? Bislang hat sich Barack Obama freundlich geäußert. Es ist ja seine Sicht der Dinge, das Positive zu sehen. Und so hat Barack Obama auch hier anerkannt, dass Netanyahu diesen Schritt gegangen ist und vom Palästinenserstaat als einer Möglichkeit gesprochen hat. Aber ich denke, es ist vorprogrammiert, dass sich die beiden Kräfte, die Amerikaner und die Israelis, weiter streiten werden. Die Konfrontation ist damit überhaupt nicht gelöst mit dieser Rede. Und entsprechend wird bei allen Kernfragen des Nahostkonflikts der Druck der Amerikaner auf die Israelis weiter bestehen bleiben. Welche Reaktionen kommen von palästinensischer Seite? Die Autonomiebehörde hat Netanyahus Rede heftig kritisiert. Da hat sich wie immer vor allem der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat gemeldet und er hat gesagt, diese Vorgaben Netanyahus für einen Nahostfrieden seien inakzeptabel. Der Regierungschef habe weitere Vorbedingungen für Verhandlungen genannt. Er habe keinen Schritt auf die Palästinenser zugemacht und Netanyahu wolle offenbar eine einseitige Lösung dieses Nahostkonflikts diktieren. Er sei an wirklichen Friedensgesprächen gar nicht interessiert. Das war aus Sicht der Palästinenser einfach nur Rhetorik, dass Netanyahu ja zu Beginn seiner Rede sagte, ich bin bereit sofort zu Friedensgesprächen. Wenig später hat er dann das Gegenteil getan. Er hat nämlich die Voraussetzungen diktiert, die ich vorhin schon nannte. Zum Beispiel, es wird Jerusalem immer ungeteilt und israelisch bleiben. Also mit anderen Worten, das, was jetzt in den Schlagzeilen steht, Netanyahu habe den Palästinenserstaat in der Zukunft akzeptiert. Da sagen die Palästinenser, eigentlich hat er auch das nicht getan. Vielmehr habe er einfach nur eine Reihe von Bedingungen genannt, die faktisch einen unabhängigen und souveränen Palästinenserstaat einfach unmöglich machen. Gehen Sie davon aus, dass auch der überraschende Wahlausgang im Iran Einfluss hatte auf die Haltung Netanjahus? Sicherlich war das eine Steilvorlage für Netanyahu, dass die Radikalen im Iran wieder gewonnen haben. Und so hat er dann auch dieses Kapitel Iran ganz kurz gehalten. Das war gewissermaßen die selbstverständliche Voraussetzung für seine Rede. Und auf dieser Basis, alle Welt wusste, was im Iran passiert ist, hat er dann auch ein leichtes Spiel gehabt, seine Rede so zu halten, wie er es getan hat. Einschätzungen waren das von Sebastian Engelbrecht live aus Tel Aviv. Dankeschön.